Gregorius, das Findelkind, der ausgesetzt wurde, weil aus inzestuöser Verbindung von Bruder und Schwester entstammend, und der landete an den Ufern eines Klostergebietes, liebevoll aufgenommen wurde, vom Abt von ihm erzogen wurde, Gregorius muss nun wieder ausbrechen. Sein ritterliches Blut zwingt ihn in sein Schicksal hinein, und wieder geht er übers Wasser wie einst, und er landet am Ort wieder einer vorläufigen Bestimmung, nämlich vor der Burg einer vom Feinde belagerten Herzogin, die seine Mutter ist, wie wir wissen, aber nicht er. Und natürlich wird er sich ihr ritterlich mit seinen Leuten und seinen Kräften zur Verfügung stellen. Ich fahre fort bei Vers 1894. Als er, Gregorius, vernahm die Mähre, dass hier die Herren wäre gar schön und jung und ohne Mann und ihr deshalb sich Krieg entspann und sie drum Unglück müsse tragen, weil sie es dem Herzog abgeschlagen und sie mit Festigkeit und Städte die Männer ausgeschlagen hätte, da hätte er gerne sie gesehen. Bei gerne müssen Sie immer das mittelhochdeutsche Verb um gern, das heißt begehren, mithören, viel stärker als unser abgeschwächtes Adverb gerne. Da hätte er gerne sie gesehen. Und wie das möchte wohl geschehen, ganz voller Anstand, danach sann und fragt der fremde Rittersmann. Gesagt war ihr auch gleicher Zeit von seiner Zucht und Tüchtigkeit, so dass auch sie viel gern ihn sah, zu sehen begehrte, was selten Gästen dort geschah, denn das war ihr Grundsatz, immer da, und sie zeigte damit auch klar die Angst und Schwer in ihrem Herzen, weil ihr die Freude nur schuf Schmerzen. Er wäre arm, er wäre reich, Gast oder hier aus ihrem Reich, sie ließ sich denen niemals sehen, wenn's nicht im Münster mochte geschehen, wo sie dann in Gebeten stand, wie's statt zu allen Zeiten fand, ob's Schlaf ihr oder Speise kostete. Sie schlief und aß nicht, dank eifrigen Münstergang, Kirchgang. Dem Gaste riet sein Wirt zum Troste, dass er darum den Truchseß bat, also den Mann, der das höchste Hofamt einnimmt, Seneschall, zu schaffen ihm den besten Rat, wie er sie möchte sehen. Es ließ der Truchseß dies geschehen. Er war ihm eines Tags bereit, nahm ihn zu einer Messezeit früh und führt ihn an seiner Hand, wo er sie im Gebete fand, und ließ ihn so sie wohl beschauen. Der Truchseß sprach dazu der Frauen: »O Herren, grüßet diesen Mann!« Mittelhochdeutsch grüßen ist viel stärker als unser Gruß, meint tatsächlich schon die Begegnung. Denken Sie an den englischen Gruß, das heißt die Begegnung des Engels Gabriel mit Maria, als er ihr verkündet, dass sie ein Kind gebären wird. O Herren, grüßet diesen Mann, weil er euch trefflich dienen kann. Und nun der ungeheure Satz: Als einen Gast empfing sie ihr Kind. Gast heißt mittelhochdeutsch der Fremde, und der Fremde hat natürlich Anspruch auf gute Behandlung, daher unsere Bedeutung von Gast. Aber etymologisch geht das Wort zurück auf das lateinische Hostis, so kann der Fremde eben auch ein Feind sein. Ich lese diese eine gewichtige Zeile noch einmal auf Mittelhochdeutsch. Für einen Gast empfing sie ihr Kind. Als einen Fremden empfing sie ihr eigen Kind. Auch war sein Herz darinnen blind und ihm noch nicht bekannt genug, dass ihn dieselbe Frau trug, geboren hatte. Nun sah sie ihn genauer an und mehr, wie sie noch keinen Mann zuvor ansah, gewiss. Es kam von seinen Kleidern dies. Und als sie die nun recht gesehen, da mußte sie sich zugestehen, es wäre dies das seidne Gewand, das sie mit ihrer eigenen Hand gab ihrem Kind vor langer Zeit. Und dass hier dieses Gasteskleid gleich jenem ganz und gar an Güte und Farbe war, das sind natürlich düstere, warnende Vorausdeutungen, die zeigen wollen, dass man mit wachem Sinne das Unheil hätte sehen können, aber der Verblendete muss heillos in sein Unheil rennen. Gleich jenem ganz und gar an Güte und Farbe war. Es sei für wahr dasselbe Gewand, es sei denn, dass von einer Hand gewirket wären beide. Das mahnte sie an ihr Leide, ohne sie zu warnen. Nun behagt auch ihm die Fraue wohl, so wie ein Weib dem Manne soll, der kein Fehl haftet an. Auch ihr gefiel der Mann mehr, als sie sonst sich würde verzeihen erlauben. Das machte der Ratschlag sein, also dessen, der auch Frau Even einst verriet, dass sie von Gottes Gebote schied. Also da erfahren wir eine Andeutung von Verführbarkeit der weiblichen Labilität, so wie Eva verraten wurde, Gottes Gebot zu übertreten und vom Baume der Erkenntnis zu pflücken. So wird auch jetzt ihr, der Herrn, ganz und gar standhaftes Gemüt leise irritiert. Also befahl sie ihn so gut in des Truchsessen Treue, Hut und darauf trennten sie sich schier. Sein Herze ließ er da bei ihr, befleißigte sich desto mehr der Ehr und Preises als vorher, da er sie hatte selbst gesehen. Ihm war so lieb daran geschehen, dass er sich deuchte freudenreich. Nun fand man Tag vor Tag sogleich viel Rittertreiben vor der Stadt, so wie des Mannes Herze bat, zu Rosse wie zu Fuße. Nie gönnt er sich drin Muße, so ward berühmt bald seine Kraft. Also, diesen Männern macht der Krieg ja ganz offenbar Spaß. So oft die tapfere Bürgerschaft an ihre Feinde kamen, ha, welchen Schaden sie nahmen. Bürgerschaft, müssen wir noch einmal bedenken, ist natürlich keine Bürgerschaft in unserem Sinne, ist also nicht soziologisch gemeint, sondern meint ganz einfach die Burgbewohner, die jetzt gegen die Belagerer kämpfen. Und selten war man vor der Stadt, dass er, Gregorius, nicht irgendetwas tat, weshalb ihn damit schalle, laut priesen die Bürger alle. So trieb er's bis zur Stunde, gar bis zu erscheinen ihm möglich war als Ritter, wie er es begehrte, im Speerkampf oder mit dem Schwerte. Das ist nicht ohne weiteres zu verstehen. Wir müssen daran denken, er hat ja keine ritterliche Ausbildung erhalten. Er ist auch, gegen die Regel, zum Ritter geschlagen worden vom Abte, dem geistlichen Herrn, der keine weltlichen Machtfunktionen hat. Und nun muss er gewissermaßen ein Training durchführen, damit er sich und anderen wirklich als ein Ritter erscheine. Bis zu erscheinen ihm möglich war als Ritter, wie er es begehrte, im Speerkampf oder mit dem Schwerte. Als er die Kunst in seiner Hand, die Ritterkunst nämlich, von Tag zu Tage mehr befand, und er erfuhr für wahr, dass er der Beste war und dass er Stärke hab und Kraft und alle Kunst in Ritterschaft, da ward erst seine Kühnheit groß. Sie erinnern sich, in seinen Illusionen, in seinen Träumen hat er alle diese Ritterkünste längst beherrscht, die des Reitens, die des Fechtens, die des Schwerkampfes, aber nun muss er, was er einst nur erträumte, umsetzen in Realität. Wie wenig ihn die Not verdroß, wie Hagel er dem Feind erschien, der Erste im Jagen, der Letzte im Fliehen. Nun war der Römer, wir erfahren hier also, dass der belagernde Feind, der Herzog, ein Römer ist. Das spielt vermutlich darauf an, dass Rom eben der Ursprungsort der Ritterschaft des Rittertums ist. Nun war der Römer weit und breit berühmt durch seine Tapferkeit. Der Herzog, welcher rings das Land verheert hatte und verbrannt viel stärker als ein anderer Mann. Auch war demselben hier fortan so Herrliches gelungen, dass er von allen Zungen der beste Ritter ward genannt, weit über dieses ganze Land. Auch war das seine stete Sitte, dass er herkam in kühnem Ritte zum Zweikampf vor der Hauptstadt Tor. Er schlug sich ritterlich davor, denn welcher Ritter gut in seinem kühnen Mut heraus zum Kampf trat wider ihn, den führt er stets gefangen hin, kühn vor der Bürger Angesicht, also provokativ vor den Augen der Burgbewohner, und fürchtete sich vor ihnen nicht. Das hat er also viel getrieben, und übrig war niemand geblieben, der ihn bestünde ferner mehr. Und doch versucht er es oftmals sehr. Jetzt 2023. Gregor gedachte voll Scham daran, dass ihnen so ein einz'ger Mann hierher gelegt ein großes Heer und nicht gefunden Gegenwehr, und so gedacht er oft daran, nun kommt ein Gleichnis aus der Spielwelt, nun seh ich oftmals, dass ein Mann, der Würfelspiel sehr minnet, wenn er das Gut gewinnet, das er auf Würfel wagen will, trifft er ein gleichgeteiltes Spiel, so dünket er sich mächtig reich. Und ist etwa ein Teil ungleich, wagt er's auf einen guten Fall. Das ist ja nun etwas kompliziert, und wir müssen es so verstehen. Er, Gregorius, der offenbar sich auch in der Welt der Spieler auskennt, was ja wunderlich genug ist, sagt, einer, der spielen will, auch wenn er nur einen geringen Einsatz hat, wagt dennoch dieses Spiel und fühlt sich dabei sogar reich bei seinem geringen Einsatz, eben in der Hoffnung, dass er mit seinem geringen Einsatz dennoch einen glücklichen Würfelfall tun wird und reich werden wird. Nun hab ich eines Spieles Wahl, wenn ich nur bin so wohlgemut, dass ich jetzt mein viel armes Gut mir wage gegen reichen Lohn, dass ich für alle Zeit davon geehret und bereichert bin, falls mir zufällt der Glücksgewinn. Ich bin ein ungelobter Mann, das heißt, ich bin noch nicht öffentlich anerkannt durch meine Rittertaten, jedoch verzagt noch nie daran, ich denke daran alle Tage, wie ich mir Glück und Ruhm erjage, dass ich in vollem Lobe stehe, höchstem Ansehen. Nun weiß ich nicht, wie das ergehe. Ich wage doch darum den Leib, man hält mich immer für ein Weib, ich bin der Ehren ganz betrogen. Das heißt, in dieser verkrampften Syntax kann man es nicht ganz verstehen, wenn ich nicht mein Leben wage, wird man mich immer weibisch schelten und dann bin ich der Ehren ganz betrogen. Vermag ich aber dem Herzogen mit Gottes Gnade mich zu stellen, ich weiß doch, dass die Brust mir schwellen, wird durch Stärke wie durch Mut. Ich will wahrhaftig dieses Gut frisch wagen hier auf dieses Spiel. Ja, man beklagt mich nicht zu viel, wenn ich tot vor ihm liege. Ist's aber, dass ich siege, hab er ich weit und breit in alle Ewigkeit. Das wisse Mann, das wisse Weib. Mir ist viel lieber, dass mein Leib mit Ehren sich dem Tod ergebe, als dass ich schimpflich weiterlebe. 2067. Es leistete Gregor Verzicht, dass er selbst einen Tag es nicht aufschieben wollte mehr. Für Gott und für die Ehe wollt er verlieren seinen Leib, wenn nicht das unschuldige Weib erlösen aus des Herrn Hand, der ihr genommen hat, ihr Land. Dies sagt er doch nur einem Mann, der ihm vermochte, wohl daran zu helfen oder es zu wehren, nämlich der Hauptstadt erstem, höchsten Herrn im Truchseß. Er wollte es niemand weitersagen. Und morgens, da es begann zu tagen, da hört er früh die Messe an und rüstete sich dafür sodann, wie er zu Felde wollte kommen. Der Wirt zur Rede ward genommen, der half ihm auch hinaus zur Stadt. Mit Eifer er jedoch ihn bat, dass er es doch wahrnehme, sobald er wiederkäme, also zurückritte, dass er ihm öffne dann das Tor, ob er gesieget oder verlor. Und also kam der Gute mit kühnem, großen Mute geritten über jenes Feld gerade vor des Herzogs Zelt, worinnen er ihn wußte. Ihn sah der Mutbewusste, das ist also das Attribut des Herzogs, und waffnete sich möglichst schnelle, sonst niemand von denen, die zur Stelle er bei sich hatte, dort. Sie liefen, dass sofort man ihm sein Ross gewinne, in Furcht, dass der andere entrinne. Als ihn Gregorius kommen sah, benahm er sich recht listig da. Ihm zu entweichen er begann, das war aus Klugheit nur getan, hin zu den Seinen vor das Tor und wartet dann auf ihn davor, ob er hier über ihn komme, so daß nichts mehr ihm fromme die Hülfe von dem eigenen Heer. Er trennt ihn also klug ab von seinen Leuten. Nun saß die Burgmauer und die Wehr voll Ritter und voll Frauen, die alle wollten schauen, wem es gelinge von den beiden. Jetzt wollte der Jüngling nichts mehr meiden. Also Krieg ist damals noch ein Spektakel, dem man reizvoll interessiert zuschaut. Da machte jeder von den beiden sich bereit auf einen langen Kampf und Streit. Sie hatten zueinander Begehr, und also hurtig sie den Speer wohl unter die Arme schlugen. Die Rosse zusammentrugen die Speere dick und groß, wovon Glück keiner genuss. Den seinen Speer ein jeder stach, daß er in 100 Stücke brach, und daß sie doch fest saßen, im Sattel nämlich. Wie wenig sie vergaßen, nun nachdem die Speere verstoßen sind, greifen sie, wie wenig sie vergaßen, der Schwerter an den Seiten. Ja, hier begannen zu streiten zwei Männer gleich an Tapferkeit, von denen keiner zu keiner Zeit gar ungeziemend war verjagt, das sei in Wahrheit euch gesagt, so viel wie um ein Haar. Es musste dafür wahr, den Zweikampf unter beiden das Unglück oder Glück nur entscheiden. Als ihrer jeder nun genug mit seinem guten Schwerte schlug, bedrängte so ihn zum Schluss der tüchtige Gregorius, dass er den Zaum zu fassen begann und führt den Herzog mit sich von dann dicht vor das Stadttor groß und hoch. Jedoch verschlossen war es noch. Nicht gleich ließ man hinein ihn kommen. Nun hatte dies auch wahrgenommen des Herzogs Ritterschaft und begann mit aller Kraft zum Beistand ihrem Herrn zu nahen. Als das die Bürger endlich sahen, da warfen sie schnell auf das Tor. Und so entspann sich nun davor der härteste, der schlimmste Streit, der vor dem und in späterer Zeit von so viel Leuten war, entbrannt. Da griff Gregor mit seiner Hand hier seinen eingefangenen Mann und bracht ihn ritterlich von dann. Zu schlugen sie das Tor. Da erhoben die davor, die Gegner, alle einen Sturm, gar hart und groß. Doch lange sie das nicht verdroß. Der glückliche Gregorius erjagte sich also zum Schluss des Tages große Ehre und hatte von großer Schwere erlöset seiner Mutterland mit seiner ritterlichen Hand. Vordem war sein Preis so groß, dass keinen Wackern es verdroß zu sprechen seine Ehre. Jetzt hat er Lobes Meere. Auch war die Frau wie ihr Land durch seine hilfereiche Hand aus aller ihrer Not gekommen. Was sie für Schaden eh genommen, das ward ersetzt ihr völliglich, wie sie es forderte, für sich. Erhielt auch rechte Sicherheit, Garantie, dass der Herzog ihr keinerweise Leid seit dieser Zeit je täte. Er hielt es treu und stete. Da dies bedrängte Land den Kummer überwand, und stand in Frieden wie vorher, da schmerzte die Landherren sehr die stete Sorge bang, die aus dem Zweifel entsprang, so könnt es ihnen wiedergehen, wenn sie zum zweiten Mal bestehen wollt etwa eines Gegners Hand. Es wäre all das große Land von einer Frau in schwacher Hut vor ungerechtem Übermut. Und wenn wir einen Herrn hätten, so könnten ruhig wir uns betten. Nun gingen alle da zur Stelle zu Rate miteinander schnelle, dass sie die Herren beten und das mit Fleiße täten, dass sie sich nähme einen Mann, der ihnen stünd als Herrscher an. Das wäre allen förderlich. Das wüssten zwar sie, dass sie sich nur hätte Gott allein erkoren und dass sie immer sich verschworen und noch jetzt gegen jeden Mann. Doch handle sie nicht recht daran. Ihr Leben wäre schlimm bewandt, wenn sie ein allso großes Land freiwillig ohne Erben so ließ etwa verderben. Ein jeder ihr nun räte, dass sie noch besser täte, an all der Welt, so wie an Gott, so halte sie nur sein Gebot, dass sie sich einen Gatten nehme und Erben dann von ihm bekäme. Das sei fürwahr der beste Rat, denn eine eheliche Heirat, das sei das allerbeste Leben, das Gott den Menschen hätte gegeben. Jetzt bei Vers 2224, da ändere ich wieder, wechsle ich wieder die Übersetzung. Ich glaube, Sie haben jetzt von Sophistes, also von Weiske, genug mitbekommen von dem Timbre seiner Sprache. Und wir greifen jetzt wieder zu Panier oder Panier, der 20 Jahre später übersetzt hat. Also nicht Mitte des vorigen, sondern Ende des vorigen Jahrhunderts. 2225. Als ihr die Wahrheit also ward, mit Fleiß von ihnen offenbart, tat sie nach deren Flehen und Rat also, dass sie, wie die schon vorgeschlagen hatten, nicht wahr, in Gotte, also in Gott es tat, nicht aus eigenem skrupellösem Herzen, dass sie in Gott es tat und versprach zu nehmen einen Mann. Das war nach aller Wunsch getan. Nun rieten sie da allzumal, dass man ihr ließe freie Wahl zu nehmen, wen sie wollte. Da sie nun wählen sollte, erwog gar viel die Herrscherin, die Gute, das in ihrem Sinn, wen sie erwählen möchte doch, der ihr im Herzen besser noch behagte als derselbe Mann, gefallen fand sie viel daran, den Gott ihr hätte zugesandt, sie zu erlösen und ihr Land. Das war Gregorius, ihr Sohn. Danach ward also er zum Lohn gar bald der eigenen Mutter Mann. So war erfüllt des Teufels Plan. Und diese schwerwiegenden Worte wollen wir mittelhochdeutsch lesen. Sie glaubt also, das ist furchtbare Ironie, Gott habe ihn ihr zugesandt. Was ja wahr ist, dass ihm Gregorius und ihr, der Frau, zubestimmte Schicksal, das sie mit Gott verbinden kann und mit Gottes Ratschluss, hat ihn in der Tat zur Doppelung des furchtbaren Inzestes zugesandt. Du gedachte, die Gurte, viel Dicke in ihr Murte, wenn sie nemmen möchte, der Bass ihr Murte töchte, danne denselben Mann und gefiel viel gar daran, denn ihr Gott hätte gesandt, zu lösen sie und ihr Land. Das, was ihr Sohn Gregorius. Danach ward er alsus viel schiere sina Murter Mann. Da ergier des Tüfels Wille an. 2247. Als sie den Herrn sagte, wer er zum Mann behagte, da wurden sie von Herzen froh und nahmen ihn zum Herrn so. Noch niemals füllte eine Brust wohl größere Wonne, größere Lust, als da die beiden hatten, weil sie so wohl beraten mit Liebe und getreuem Sinn waren, müssen wir sagen. Seht, das schwand bald in Jammer hin. Er war alsbald in seinem Land als milde und gerecht bekannt. Was einem Mann vermag zu geben auf Erden wonnevolles Leben, das alles ihm nach Wunsche kam, bis einen jähen Fall es nahm. Sein Land und seines Landes Mark, also Grenzen, befriedete er fest und stark. Rührte daran eines Feindes Hand, so strafte er ihn unverwandt und nahm dem Frevler Ehe und Gut. Er war von festem Sinn und Mut. Ließ er's um Gott nicht ungetan, so mußten sein ihm untertan die Lande alle ringsumher. Dennoch blieb stets im Maße er, und darauf war all sein Begehren allein gerichtet, Gott zu ehren, dass man gehorsam halten sollte. Nichts weiter er begehrt und wollte. Also er erfüllt die Pflichten des Landesherrn, indem er einerseits milde ist, also großzügig ist, freigebig ist, und andererseits auf, Sie haben es gehört, Law and Order achtet, gehorsam halten sollte, Gott zu ehren. Die Tafel, die gefunden war vor dem bei ihm, als er nämlich angelandet wurde am Ufer des Klosters, die Tafel, die gefunden war vor dem bei ihm, hielt immer da er auf der Feste wohl versteckt, dass sie von niemand wird entdeckt. In dieser las er Tag für Tag den Augen sein zum Ungemach, wie sündhaft er zur Welt gekommen, von Sünd sein Dasein hergenommen, wie ihrem Seelenheil zum Schaden der Sündenlast auf sich geladen die Mutter und der Vater. Von unserem Gott erbat er für seine beiden Eltern Huld und wusste nicht, welch schwere Schuld auf seinem eigenen Nacken lag, die ahnungslos er Nacht und Tag mit seiner Mutter verübte, womit er Gott betrübte.